Identität, zumal eine kollektivnationale, ist immer eine Konstruktion. Auch die Tiefengeschichte ist letztlich nichts als eine Geschichte, allerdings eine mächtige. Wir sind, was wir glauben zu sein, und die Erwartungen an uns selbst, die zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden können, haben sich verändert. Die althergebrachten kulturellen Klischees treffen immer weniger zu, falls sie es denn überhaupt jemals taten. Und wenn sie es doch tun, schätzen wir viele davon. Hier funktioniert wenigstens alles, sagen die meisten, die aus Erasmus-Semestern oder Auswanderungsabenteuern zurückkehren. Wenn es um Rolltreppen und Handwerker geht, ist uns Verlässlichkeit heilig. Aber solche positiven Aspekte typisch deutsch zu nennen, würde uns Identitätsmasochisten nicht einfallen. Vielmehr scheint das einzig wirklich typisch deutsche Verhalten gerade darin zu bestehen, alles, was einem nicht gefällt, als typisch deutsch zu verdammen, ein reflexhaftes Jammern über die eigene Verkrampftheit, die letztlich nur unsere hilflose Suche nach Identität zeigt. Weil typisch deutsch fraglicher denn je ist, einigt man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und vergisst, wie viel liberaler das Land und viele seiner Leute längst sind. So unauffindbar die deutsche Leitkultur also bleibt, so gewiss wird sie alle paar Jahre von Neuem beschworen. Analog zum Schweizer Schriftsteller Adolf Muschk, der auf die Frage »Brauchen wir eine Leitkultur?« antwortete, »Der Westen braucht keine Leitkultur, er ist eine«, ließe sich sagen, die deutsche Gesellschaft braucht keine Leitkultur, sie leitet sich kulturell, indem sie demokratisch ist, mit dem Grundgesetz als ideellem Pfeiler. Ursprünglich stammte der Begriff der Leitkultur von dem deutsch-syrischen Politologen Bassam Tibi, der damit 1998 allerdings explizit einen europäischen Wertekonsens meinte, welcher sich durch ein Bekenntnis zu Demokratie, Pluralismus, Aufklärung und Menschenrechten auszeichne. Deutsche Politiker haben die Idee aufgegriffen und bekannt gemacht, laut Tibi jedoch brutal verfälscht, indem sie die Frage nach einer Leitkultur national runterbrachen. Tibi lehnt die Idee einer deutschen Leitkultur rigoros ab und hält sie für das Gegenteil einer von ihm geforderten europäischen Leitkultur. Der Philosoph und frühere SPD-Kulturstaatsminister Julian Niederrümelin wird später anmerken, dass das von den Konservativen angebotene Konzept der Leitkultur tatsächlich Assimilation meint. Das heißt nicht Anerkennung, heißt nicht Respekt, das heißt, wir lösen die Frage der Integration durch Angleichung.